Kapitel 1. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Leise singt die Frau das Lied über die Lorelei. Die Sonne scheint auf ihre langen, blonden Haare und sie trinkt ihren Morgenkaffee. Das Café Kunibert der Fiese ist ein schöner Platz dafür. Da klingelt ein Handy. Die Frau am Tisch neben ihr bekommt einen Anruf. Was? Mama, du bist wieder im Krankenhaus? Heute Morgen? Du, ich muss zur Arbeit. Am Sonntag? Natürlich am Sonntag, da fährt doch das Schiff. Und ich bin die Reiseleiterin. Sie ist sehr nervös und spricht laut in ihr Handy. Die blonde Frau hört zu und versteht jedes Wort. Dann ruft die Reiseleiterin jemand an. Hallo, Claudia, hier ist die Bille. Tut mir leid, dass ich dich so früh störe. Ich weiß, es ist erst 7:30. Aber es ist etwas Schreckliches passiert. Ich muss zu meiner Mutter ins Krankenhaus und ich habe doch die Reiseleitung für diese Fahrt zur Lorelei. Die blonde Frau am Nebentisch hört Lorelei und ist wie elektrisiert. Claudia, kannst du nicht für mich einspringen? Um 9 fährt das Schiff ab und unser Reisebüro hat doch heute zu. Ich weiß, es ist wenig Zeit, aber ich muss sofort weg. Bille hört die Antwort von Claudia und sagt dann, ja, gut, ich lasse die Passagierliste hier an der Theke. Wo? Im Café Kunibert, unten an der Promenade. Danke dir. Dann geht Bille zur Theke, gibt dort eine Mappe mit Papieren ab und verlässt das Café. Auch die blonde Frau zieht ihren schwarzen Mantel an und geht. Draußen bleibt sie stehen. Das Lied kommt ihr wieder und wieder in den Sinn. Da! Ein plötzlicher Gedanke kommt ihr und führt sie zurück in das Café, erst langsam und dann immer schneller. Die Lorelei, das ist doch mein Name. Wie schön. Und ich war doch auch mal Reiseleiterin. Ich kann das sicher noch. Sie ändert noch schnell etwas und geht dann zur Theke. Hallo? Da war eine Kollegin von mir da und hat etwas abgegeben, eine Mappe. Der Kellner sieht die Frau mit den schwarzen Haaren zum ersten Mal. Hier, bitte, sagt er, und sie bekommt die Mappe. Darin findet sie alles. Die Termine, das Programm, die Passagierliste und die Tickets. Jetzt schnell an den Rhein zur Anlegestelle des Schiffes. Sie ist nur wenige Minuten weg, da kommt Claudia ins Café und geht gleich zur Theke. Von dem Kellner hört sie, da war schon eine andere Kollegin, die hat die Mappe. Claudia ärgert sich zuerst ein bisschen, aber freut sich dann über den freien Sonntag und geht wieder nach Hause.